Hallo, hallo. Hier ist Radio Korax. Mein Name ist... Und heute... Hallo, hallo. Hallo, hallo. Mein Name ist... Hier ist Radio Korax. Heute... Da, zum Einstieg ein paar grundlegende Fragen. Wenn du ganz ohne theoretische... Achso, ich müsste dich noch vorstellen. Mein Interviewpartner heute ist... Nein. Nein. Mein Interviewpartner... Mein Interviewpartner heute ist nicht. Wenn du zum Einstieg eine ganz grundlegende Frage, wenn du ganz ohne theoretische Einbettung sagen müsstest, was dich an Pfannkuchen überhaupt interessiert, was wäre das? Was wäre der Punkt bei Pfannkuchen, der dich dazu bringt, dich näher damit auseinanderzusetzen? Na, ich würde die Frage vielleicht erstmal dahingehend beantworten, was mich daran nicht interessiert, wenn man sich die einzelnen Bestandteile anguckt. Mehl finde ich sehr uninteressant. Eier geht so, da werden wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Zucker ist nicht sehr interessant. Was ist noch dabei? Milch ist auch nicht interessant. Aber was ich interessant finde, ist die Mischung. Die Konsistenz, die sich dabei ergibt, erinnert einen an verschiedene andere Substanzen, die uns in unserem Leben immer wieder begegnen. Und ich denke, wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man ein Stück weiter, weil man Mischungsverhältnisse neu denken lernt. Nicht. Es scheint mir so zu sein, dass sich bei Pfannkuchen ein Abgrund auftut, der tatsächlich eine Gefahr ist. Ein Teil von Pfannkuchen stellt die ganze Zivilisation in Frage. Demgegenüber scheint mir das intellektuelle Sprechen über Pfannkuchen eine Art Schutzfunktion zu sein. Pfannkuchen etwa in einen Zusammenhang von Avantgarde zu stellen, schafft eine Distanz, die es ermöglicht, von Pfannkuchen zu sprechen. Ich frage mich aber, ob das, also dieser Kunstkontext, etwas ist, das man von außen an Pfannkuchen heranträgt. Und das übrigens auch schon zu Lebzeiten von Pfannkuchen selbst. 1992 wurde er zur Talkshow von Geraldo eingeladen, wo die Frage diskutiert werden sollte. What is art and what is mud? Aber Pfannkuchen hat sich in dieser Talkshow überhaupt nicht zu dieser Frage geäußert. Mir scheint es, als ob ihn diese Frage überhaupt nicht interessiert hat. Er hat seine Statements vorgetragen. Etwa, dass er gegenüber der ganzen Menschheit inklusive des Publikums einen abgrundtiefen Hass verspürt. Aber die hatten nichts mit Kunst zu tun. Meine These wäre also, die ganze Sache mit der Kunst wird von außen an Pfannkuchen herangetragen. Inwiefern nicht würdest du sagen, dass es sich doch rechtfertigt, über Pfannkuchen in einem Kontext von Avantgarde zu sprechen? Ich denke, man muss da so rum rangehen, wenn man einen Gegenstand danach fragt, was er ist, und er dir eine Auskunft darüber gibt, dann wirst du nicht sozusagen das Individuum nach seiner Selbsteinschätzung beurteilen, sondern du wirst das Individuum immer einbetten in ein Gefüge, das letztlich eine Totalität ergibt. Das heißt, man muss sehr genau gucken, wie ist ein Gegenstand bedingt. Und wenn man auf den Pfannkuchen eingeht, dann ist das wie bei vielen Gerichten und bei vielen Zubereitungen ja sozusagen die Frage, ob man eine Kunst daraus entwickelt. Und natürlich gibt es eine Kunst des Pfannkuchenmachens. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was das jetzt mit Avantgarde zu tun hat. Ich würde sagen, das bettet sich dahingehend ein, dass Pfannkuchen erstmal eine Trivialität ist. Und das ist, glaube ich, sozusagen eine Grundlage von Avantgarde, dass sie Trivialitäten zur Kunst erklärt. Und dahingehend ist die Frage ganz einfach damit beantwortet, dass die Kunst des Pfannkuchenmachens Trivialitäten in Kunst überführt. Wenn es um den Zusammenhang von Pfannkuchen und Avantgarde geht, dann muss es meines Erachtens um die Frage gehen, welchen Inhalt diese Avantgarde hat. Eine Definition von Avantgarde lautet, sie ist der Versuch der Überführung von Kunst in Lebenspraxis. Aber die historischen Avantgarden wollten damit durchaus unterschiedliche Sachen erreichen. Dada ist der negativste Versuch, aber er richtet sich auf bestimmte Weise gegen etwas, gegen den Ersten Weltkrieg und die Heuchelei bürgerlicher Kultur. Die italienischen Futuristen wollten den Ersten Weltkrieg als ein großes Kunstwerk verstanden wissen und haben sich später Mussolini angelehnt. Der Surrealismus wollte die Inhalte der Träume im Alltagsleben geltend machen und hat versucht, die Kunst in eine kommunistische Revolution zu überführen. An diesen Beispielen wird deutlich, der Versuch, die Kunst praktisch werden zu lassen, kann ganz unterschiedliche Zielstellungen haben. Bei Pfannkuchen soll es so eine Zielstellung auch geben. Der Serienmörder John Wayne Gacy hat in der Todeszelle über Pfannkuchen gesagt, make no mistake about it. Behind what he does is a brain. Aber was steckt dahinter? Was sind Inhalte und Zielstellung der Pfannkuchen-Grenzüberschreitung? Also mit Verlaub muss ich sagen, dass ich die Frage ziemlich bescheuert finde, wenn man sich die Frage stellt, was ist der Inhalt von Pfannkuchen? Ich meine, den Inhalt von Pfannkuchen haben wir vorhin schon ganz kurz auf den Punkt gebracht, indem wir gesagt haben, da sind Eier drin, da ist Zucker drin, da ist Mehl drin, da ist Milch drin. Das ist der Inhalt von Pfannkuchen. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, inwiefern da eine Grenzüberschreitung drin steckt, inwiefern da avantgardistische Zielstellungen mit verbunden sind. Und ich würde sagen, das ist eine symbolische Frage. Wenn man den Hauptinhalt des Pfannkuchens nimmt, der ja auch Eierkuchen genannt wird, dann kommt man auf das Ei. Und mit Verlaub würde ich sagen, dass das Ei symbolisch aufgeladen ist, weil es an ein sehr empfindliches Körperteil erinnert. Und das zerstörte Ei löst insbesondere im männlichen Teil der Bevölkerung unglaubliche Ängste an. Jetzt muss man natürlich gucken, was passiert beim Eierkuchenessen? Was ist das für eine symbolische Verschiebung, wenn sozusagen die Kastrationsangst, die mit dem zerstörten Ei verbunden ist, dass man zerstören musste, um einen Eierkuchen daraus zu bereiten und dann führt man diese Mischung, dieses Mischungsverhältnis sich wiederum zu, was mit Verlaub eine Einverleibung ist. Es ist eine gesellschaftliche Wiederaneignung der Kastrationsangst. Das heißt, ein drohender Verlust wird angenommen. Und das ist, würde ich sagen, der Gehalt des Pfannkuchens, die Zielstellung, die damit verbunden ist. Du darfst mir das Mikrofon nicht auf die Brust drücken, weil dann hört man am Ende mehr meinen Herzschlag als meine Stimme. Nun darf man sich ja nicht nur die Frage stellen, was sich ein Künstler bei den Sachen, die er macht, gedacht hat, sondern es kommt ja darauf an, einen Inhalt oder einen Ausdruck am Material selbst nachzuvollziehen. Beim Pfannkuchen gibt es einerseits den Geschmack, der sich von festem bis fluffigen Hartpfannkuchen streckt. Andererseits gibt es das, was Pfannkuchen auf dem Esstisch begleitet. Und das scheint mir ein recht übersichtliches Arsenal von Ausdrucksmitteln zu sein. Die Ausscheidung auf dem Tisch, ein spasmatisches bis animalisches Zocken, die Selbstentblößung und die Selbstverletzung. Mich würden insbesondere die letzteren Aspekte interessieren. Was kommt da zum Ausdruck? Warum die Scheiße? Warum das Blut? Also ich weiß ja nicht, in was für Verhältnissen du stets Eierkuchen gegessen hast. Ich fand, das war immer eine sehr gesittete Veranstaltung. Man sitzt zusammen am Tisch und benutzt Messer und Gabel, um sich sozusagen das Gebäck zum Munde zu führen. Du hast jetzt zu Recht angemahnt, dass man sozusagen im Material selbst lesen muss. Und ich glaube, dass das durchaus im Eierkuchen möglich ist, dahingehend, dass ja der Eierkuchen, das kommt natürlich auf den Bräunungsgrad an, je nachdem, wie man den gebraten hat, durchaus einer Mondlandschaft ähnelt. Und jetzt ist es natürlich so, dass ja sozusagen die Astronomie und die Astrologie, dass da sozusagen eine klassische Deutung der Himmelskörper mit ins Spiel kommt. Und ich glaube, dass das auch beim Eierkuchen möglich ist. Wenn man den Eierkuchen als Mond nimmt, dann wird man in diesen Mondlandschaften einiges entdecken. Aber ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern kann auf den Eierkuchen an sich, sondern jeder Eierkuchen ist ein Individuum. Jeder Eierkuchen ist anders gefärbt. Jeder Eierkuchen hat eine andere Landschaft aufzuweisen. Und ich glaube, man muss einfach versuchen, sich darauf einzulassen und zu lernen, Eierkuchen zu lesen. Eine Tendenz, die mir bei Pfannkuchen auf jeden Fall zum Ausdruck zu kommen scheint, ist die Ablehnung von gesellschaftlichen Tabus und demgegenüber der Wille zur Regelverletzung und Entgrenzung. Nun hat auch jede Entgrenzung eine Stoßrichtung. Es gibt nicht die absolute Entgrenzung, die totale Entgrenzung. Man kann nicht alle Grenzen gleichzeitig angreifen. Auch bei Pfannkuchen hat die Entgrenzung eine Stoßrichtung. Neben der teils symbolischen Verletzung von Tabus wie Mord und Inzest geht es auch um sexuelle Gewalt. Und ich würde sagen, dass diese Form der Entgrenzung besonders auch Frauenpfannkuchen trifft. Es gibt hier entsprechenden Videos von Pfannkuchen servieren, bei denen sich Pfannkuchen eine Frau Pfannkuchen aus dem Publikum zieht, sie auf den Boden schmeißt und dann übel bedrängt. Es gibt auch die entsprechenden Pfannkuchenstellen, die ich nicht zitieren muss, die ich nicht beschreiben muss. Erstmal, würdest du das bestätigen, dass es bei Pfannkuchen einen krassen Sexismus gibt? Und wenn ja, dann geht es mir persönlich jetzt nicht darum, doch noch einmal ein politisch korrektes Urteil von dir zu kriegen, dass du das verurteilst, sondern ich will das verstehen. Warum, wenn jemand gegen gesellschaftliche Tabus angeht, zielsicher beim Sexismus landet? Und das in einem Bereich, der traditionell von Männerpfannkuchen beherrscht wird. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Und im Grunde setzt die Beantwortung bei dem an, was ich vorhin schon angebracht habe, dass sozusagen das zerbrochene Ei die Kastrationsangst symbolisiert, sozusagen ein drohender Verlust, der durch das Einverleiben sozusagen in einer gewissen Weise neutralisiert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, in welches Ritual diese Wiederaneignung eingebettet ist. Und ich glaube, bei diesem Ritual, da können bestimmte Sachen schiefgehen. Wenn am Tisch das Verhältnis zwischen Mann und Frau verhandelt wird und der Mann sich sozusagen seine Ängste, lernt seine Ängste anzueignen und dann aber entsprechende Spannungen bei diesem Ritual des gemeinsamen Essens auftauchen, dann glaube ich, ist das einfach vorprogrammiert, dass ich dann sozusagen, also das ist ja eine misslungene Transformation und auch sozusagen die Kastrationsangst rührt ja, das ist ja eine Angst, die eine Angst vor Frauen einfach ist. Und deswegen, wenn dieses Ritual schief geht, wird sich der Hass automatisch gegen Frauen richten. Und deswegen würde ich sozusagen dafür plädieren, dass man einfach lernt, gemeinsam Eierkuchen zu verspeisen, um zu verhindern, dass immer wieder sozusagen Männer beim Eierkuchenessen auf die Frauen losgehen. Eine weitere Frage geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Warum Pfannkuchenteig, der ältere Bruder von Pfannkuchen, der ihn am Tisch begleitet, warum der auf die Idee kam, mit einem Hitlerbart rumzurennen? Na, ich glaube, das erklärt sich darüber, dass der Eierkuchen ein klassisch deutsches Gericht ist. Und jetzt ist natürlich einfach das Problem, wenn an der deutschen Geschichte gerührt wird, dann kommen bestimmte Bilder einfach automatisch immer wieder hoch. Und da ist Adolf Hitler natürlich das zentrale Bild, was mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Und das ist ja auch, genau bei Hitler spielen, glaube ich, auch diese ganzen sexuellen Störungen und Ängste, die sind in diesem Bild von Hitler mit konzentriert. Deswegen, das zerbrochene Ei verweist daher durchaus in einem sehr direkten Sinne auf Adolf Hitler. Ich würde gerne auf das Verhältnis des Essers zu Pfannkuchen zu sprechen kommen. Das scheint mir eine sehr seltsame Mischung zu sein. Auf der einen Seite eine gewisse Faszination. Die Leute essen ja massenweise Pfannkuchen. Auf der anderen Seite eine Art Furcht oder Abscheu. An Essenstafeln mit Pfannkuchen ist zu sehen, wie die Leute zurückweichen, wenn sich Pfannkuchen ihnen nähert. Und nicht zuletzt gibt es eine Art Vergötterung von Pfannkuchen. Wie würdest du dieses Verhältnis des Essers zum Pfannkuchen beschreiben? Na, wenn wir die sexuelle Konnotation von Pfannkuchen da zugrunde nehmen, die wir ja jetzt schon mehrfach festgestellt haben, und man sich dann überlegt, in was eigentlich Sexualität besteht, dann sieht man natürlich, dass das immer ein Verhältnis von Anziehung und Abstoßung ist. Und es ist, also ich meine sozusagen, ein gelungenes Liebesspiel hängt immer damit zusammen, dass man sich auch entzieht, wieder annähert, dass bestimmte Gesten nur angedeutet werden. Und natürlich haben gerade die Deutschen Angst davor. Aber sozusagen, sie wollen das, wovor sie Angst haben. Deswegen erklärt sich das, dass hier die Esser zum Pfannkuchen sozusagen ein Begehrensverhältnis haben, vor dem sie gleichzeitig Angst haben. Du hast die Esser von Pfannkuchen als im Grunde sehr dumm bezeichnet. Kannst du das explizieren? Na, ich weiß nicht, wie man das noch weiter explizieren kann. Das ist eine unglaublich, es ist doch eine unglaublich dumme Veranstaltung. Du drückst mir schon wieder das Mikrofon auf die Brust. Was? Ich frage mich, was daran sich eigentlich für eine symbolische Konnotation verbirgt. Ja, sozusagen die Frage, was daran dumm ist, die liegt doch auf der Hand. Aber warum du mir das Mikrofon an die Brust drückst, das kann... das. Wie bitte? Mein Arm tut weh, der ist mikrosimisch. Ja, da muss man durch. Nicht nur das Verhältnis des Essers zum Pfannkuchen ist im Grunde sehr seltsam, auch sein nächstes Umfeld scheint eine seltsame Beziehung zu ihm gehabt zu haben. Den Eindruck bekommt man etwa, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Freunde von Pfannkuchen sogar aus seiner Beerdigung eine Performance gemacht haben. Und die haben das ganze Prozedere mit Videokameras filmen lassen. Es scheint so, als ob sich der Voyeurismus bis nach seinem Tod fortsetzt. Ja, das erklärt sich im Grunde durch den grundlegenden analen Charakter der Deutschen. Das sagt man jetzt so daher, aber sozusagen, wenn man sich die anale Phase anguckt, die ja im Alter von 2 bis 3 Jahren nach Sigmund Freud stattfindet, da findet da ja ein Konflikt um die Ausscheidung statt. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass uns die Masse des Eierkuchens, also im ungebratenen Zustand, an bestimmte Körperflüssigkeiten durchaus erinnert. Nun ist sozusagen das kleine Kind, sozusagen muss lernen, sozusagen seine Exkremente zurückzuhalten. Das ist ein wesentlicher Teil der Subjektwerdung. Und darum finden Konflikte statt. Konflikte mit der Mutter. Und das Kind sozusagen, wenn es seinem Lustprinzip nachgeht, lässt es einfach laufen. Und dann versucht das Kind dann Geschenk draus zu machen. Das ist im Grunde ein Zeichen der Generosität, der Aufopferungsbereitschaft. Was war die Frage nochmal? Ja, sozusagen die Beerdigung, die ist sozusagen, da wird ja was aufbewahrt. Die Beerdigung, also wenn wir jetzt den Pfannkuchen als die Symbolisierung des Exkrements nehmen, der anale Charakter, der sozusagen bringt es nicht übers Herz, die Scheiße einfach runterzuspülen, sondern er muss sich damit auseinandersetzen und am besten will er sie aufbewahren. Und das ist in dieser Bestattung symbolisiert. Also auch bei der Bestattung wird ja nicht einfach was weggeschmissen oder runtergespült, sondern es wird in einem Ritual zur Aufbewahrung zubereitet. Und das spiegelt sich in diesem Umgang mit dem Eierkuchen wieder. An alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, mein Name ist und ich unterhalte mich gerade mit nicht über Pfannkuchen. Letzte Frage nicht. Was kommt nach Pfannkuchen? Oder, um die Frage zu konkretisieren, früher hat sich Pfannkuchen am Esstisch die Seele aus dem Leib geschrien, geschissen und geblutet und das scheint etwas bedeutet zu haben. Heute schreibt man nur noch über solche Phänomene. Nun ist das, was Pfannkuchen gemacht hat, ja vielleicht auch nicht unbedingt nachahmenswert. Aber es scheint so, als ob die Zeiten vorbei sind, in denen man ohne weiteres Grenzen überschreiten oder verschieben kann. Anything goes in der Postmoderne. Also, was kommt nach Pfannkuchen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen, also es ist tatsächlich nicht mehr möglich, diese Grenzüberschreitung durch den Pfannkuchen zustande zu bringen. Einfach deswegen, weil der Pfannkuchen zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden ist. Überall ist Pfannkuchen. Das ist nichts, was aneckt, nichts, was stört. Jeder isst Pfannkuchen. Und so ein bisschen geht die symbolische Bedeutung daran verloren, einfach weil das so eine alltägliche Sache geworden ist. Ich meine, das hängt mit diesem Avantgarde-Charakter zusammen. Die Trivialität wurde zur Kunst erklärt. Die Kunst wird wiederum zum Alltagsgegenstand. Und am Ende hat sich jeder daran gewöhnt. Also, keiner wird Anstoß an einem Pfannkuchen finden. Ja, ich weiß nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt, an so eine Grenzüberschreitung wieder ranzugehen. Ich hatte hier in den Gefilden eine Erfahrung, wo ich sagen würde, da ist durchaus eine Grenzüberschreitung möglich und das ist das gefüllte Schweinebein. Nicht plädiert für geschwülltes Feinebein. Vielen Dank, nicht für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Zum Pfannkuchen.